geboren. Nun spürst du selber, dass du kapierst. Kannst du es denn nicht denken, dass Elend das um dich steht? Die Mangel auf den Straßen, einem Land die Hoffnung fehlt. Ich seh's doch, wie's dich stört. Das war Division Germania mit dem Titel Der Weg zur Revolution. Die etablierten Parteien haben Deutschland moralisch, wirtschaftlich und sozial ruiniert. Warum tritt nun ausgerechnet eine Partei wie die NPD an, diesen Zustand zu ändern? Weil nur ein organisierter Wille Macht bedeutet. Dagegen zu sein ist ehrenwert, doch steht man oft auf verlorenen Posten. Nur eine starke politische Gemeinschaft, eine zielgerichtete Arbeit an einem neuen Deutschland und ein fester Glaube an die Zukunft unseres Volkes kann den Karren aus dem Dreck ziehen. Wollt ihr etwas ändern? So schaut nicht nur zu und meckert, sondern werdet aktiv.